Zweitens. Banken und Zentralbanken. Fractional Reserve Banking und Fiat Money. Die Geburtsstunde des Fractional Reserve Banking, Bankwesen mit gesetzlichen Mindestreserven, wurde im Kapitel 1 dargestellt. Bei den Mindestreservevorschriften handelt es sich um die Direktive an die Geschäftsbanken, einen kleinen Teil der Kundeneinlagen als feste Reserve halten zu müssen. Der Rest der Einlagen kann von den betreffenden Banken als Darlehen vergeben werden. Der Mindestreservesatz wird von den Zentralbanken bestimmt. Er bezeichnet das Verhältnis zwischen der Mindestreserve und dem Volumen der Kredite, das Geschäftsbanken ihren Kunden eingeräumt haben. Für die im Euro-Währungsraum angesiedelten Kreditinstitute bestimmt die Europäische Zentralbank EZB die Höhe der Mindestreserve, für die US-Banken das Federal Reserve System. Der Mindestreservesatz beträgt derzeit 2% in der EU, 10% in den USA. Die Menge des von den Geschäftsbanken über das Fractional Reserve System erzeugten Geldes ist wesentlich größer als die von der Zentralbank erzeugte Geldmenge. 2007 lag das Verhältnis in den USA für das Geldaggregat M2 beim fast 8,5-fachen. Man sollte sich aber klar machen, dass die Mindestreservevorschrift nicht das Element ist, das die Geldschöpfung durch das Geschäftsbankensystem ermöglicht. Sie kann sogar eine gewisse Bremswirkung haben. Die Geschäftsbanken würden nämlich den Geldschöpfungsprozess auch dann betreiben, wenn es keine Mindestreservevorschriften gäbe. Dies geschieht einfach dadurch, dass die Geschäftsbanken wissen, dass in normalen Zeiten die Bankkunden ihre Einlagen nicht ganz und nicht alle zur gleichen Zeit in bar abheben. Also leihen sie den weitaus größten Teil dieser Einlagen gegen Zinsen aus. Das wäre noch nicht sehr gefährlich, gäbe es da nicht den sogenannten Geldschöpfungsmultiplikator. Dieser funktioniert wie folgt. Ein Sparer S macht bei seiner Bank A eine Einlage von 10.000 Euro. Die Bank A verleiht 9.000 Euro davon an einen Darlehensnehmer D und stellt diese 9.000 Euro auf dessen Girokonto im eigenen Haus A. Alsbald bezahlt D damit den Kauf eines Autos beim Händler H und überweist die 9.000 Euro auf dessen Konto bei der Bank B. Für Bank B handelt es sich um eine neue Kundeneinlage. Auch wenn sie vorsichtig ist und 10% des Betrages als Reserve zurückbehält, so kann sie doch die restlichen 90%, also 8.100 Euro, an einen Kreditnehmer K verleihen. K macht, sobald ihm der Kredit gewährt wurde, 4 Überweisungen zu je 2.000 Euro an 4 Handwerker, die ihm beim Bau seines Eigenheims geholfen haben. Wenn diese 4 Handwerker ihre Konten bei 4 verschiedenen anderen Banken haben, so verfügen diese 4 Banken über jeweils 2.000 Euro, insgesamt also 8.000 Euro Neueinlagen, die wiederum als Grundlage für Darlehensvergaben an andere Leute dienen können. Auf diese Weise kann sich der Betrag an neu geschaffenem Kreditgeld verzehnfachen. Aus der ursprünglichen Einlage von 10.000 Euro bei einer Bank können also im Gesamtbankensystem 100.000 Euro werden, auch wenn alle beteiligten Banken jeweils 10% der Neueinlagen als Reserve zurückhalten. Würden die Banken nur 2% Reserve halten, wie das dem aktuell gültigen EZB-Satz entspricht, so könnten sie aus der Ersteinlage von 10.000 Euro ein Giralgeldvolumen von 500.000 Euro erzeugen. In der Praxis sind die Abläufe sehr differenziert. Man schätzt den derzeitigen faktischen Multiplikator auf rund 12. Müssten die Banken die gesamten Einlagen ihrer Kunden als Reserve halten, hätten sie keinen Einfluss auf das Geldangebot. In den 1930er Jahren hatte der deutsche Ökonom Walter Eucken eine 100%ige Mindestreserve gefordert, womit eine Geldschöpfung durch Geschäftsbanken unmöglich geworden wäre und nur noch in der Hand der Zentralbanken gelegen hätte. Jedenfalls hätten Einlagen nur noch mit Zustimmung der Einleger ausgeliehen werden dürfen. Aber diese Idee hat sich leider nicht durchgesetzt. Man bedenke, dass in dem Maß, in dem die Banken Geld schöpfen, auch gleichzeitig Verbindlichkeiten für die Schuldner in gleicher Höhe entstehen. Das wirft ein erhellendes Licht auf den Satz, nur Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Am Ende des Geldschöpfungsprozesses ist die Volkswirtschaft zwar liquider in dem Sinne, dass eine höhere Tauschmittelsumme vorhanden ist, aber die betreffende Volkswirtschaft ist dadurch nicht reicher geworden, nur verschuldeter. Die Zentralbanken sind Stütze und Garant des Bruchteilsreservebankenwesens, weil es in diesem System jederzeit beim leisesten Gerücht über die Solvenz einer Bank zu sogenannten Bankruns kommen kann, Sturm der Einleger auf die Bank, um Guthaben bar abzuheben. In einem solchen Fall steht die Zentralbank als Lender of Last Resort, Verleiher der letzten Instanz, zur Verfügung und eilt der gefährdeten Geschäftsbank mit Liquiditätsspritzen zu Hilfe. Und weil die Banken das wissen und fest damit rechnen können, betreiben sie ihre Kredit- und Zinsgeschäfte umso ausgedehnter und aggressiver. Es kann ja letztlich nichts passieren. Der Turboantrieb bei der Kreditgeldschöpfung kommt durch das Tandem von Fractional Reserve Banking und Zentralbanken zustande, wobei der Staat als Kolossalschuldner noch die abschüssige Rennbahn beisteuert. So wird aus der Dreierkonstellation eine Höllenfahrt, die letztlich nur im Crash enden kann. Die durch diese Konstellation erzeugten Möglichkeiten zu einer fast beliebigen Vermehrung der Geldmenge verfälscht den echten Marktzins. Er sinkt, oft zusätzlich noch niedergeknüppelt von der staatlich geforderten Niedrigzinspolitik der Zentralbank weit unter den Satz, der sich sonst als Preis für Spar- und Investitionskapital am Markt gebildet hätte. Und das wiederum führt zu wiederkehrenden Zyklen von Übertreibungen, Booms und Korrekturen, Busts. Und weil im Zuge der künstlichen Aufblähung des Geldangebots immer mehr Geld eine nicht oder nicht in gleichem Ausmaß steigende Gütermenge jagt, führt der Vorgang auch zu dem Phänomen permanenter Preisinflation, den wir seit Einführung des ungedeckten Papiergeldes beobachten können. In den letzten 3 Jahrzehnten haben diese verhängnisvollen Kräfte die größte Kredit- und Schuldenblase der Weltgeschichte aufgebläht, deren unvermeidlich Entleerung Ausmaße und Formen annehmen kann, die den Fortbestand der Zivilisation in Frage stellen. Zentralbanken sind zerstörerische Institutionen. Richten wir unser Augenmerk auf das Fed als wichtigstes Zentralbankensystem der Welt. Es wurde von Präsident Woodrow Wilson ins Leben gerufen. Es besteht aus 12 Landeszentralbanken, deren Eigner die wichtigsten US-Finanzinstitute sind. Von den Chefs der Landeszentralbanken wird das Direktorium des Fed bestimmt. Dieser Board of Governors hat 7 Mitglieder und seinen Sitz als nationale Notenbank in der Hauptstadt Washington. Das Direktorium legt die Grundlinien der Geldpolitik fest. Über die Höhe des Leitzinses entscheidet der Offenmarktausschuss FOMC, in welchem die Direktoriumsmitglieder die Mehrheit haben. Die Mitglieder des Direktoriums werden vom US-Präsidenten auf 14 Jahre ernannt und müssen vom Senat bestätigt werden. Aus dem Kreis des Direktoriums wiederum ernennt der US-Präsident den Chef der Notenbank und dessen Stellvertreter. Ben Bernanke ist der 14. US-Notenbankenchef. Sein Vorgänger Alan Greenspan amtierte von 1987 bis 2006. Sein Name steht für den größten Papiergeld-Defektor der Weltgeschichte und damit wohl auch zugleich für den größten Unheilsbringer dieser Geschichte, was sich noch erweisen wird. Sein Nachfolger Ben Bernanke ist derzeit dabei, ihm diesen diabolischen Rekord abzujagen. Seit seiner Geburt spielt das Monster Fed eine finstere Rolle in jeder Krise. Mit Ausnahme der ersten Depression in der Jahre 1920-21 in den USA. Der Segen des Nichtstuns des Fed in jener Zeit ist dem damaligen US-Präsidenten Warren Harding zuzuschreiben. Thomas Woods beschreibt die Vorgänge in seinem Buch Meltdown 2009. Die Depression von 1920-21 in den USA wurde verursacht durch die Reaktion, die auf eine gewaltige Steigerung der Geldmenge für Präsident Wilsons Krieg, Erster Weltkrieg, folgte. Als das Fed bei Kriegsende die Zügel wieder anzog, sank die Produktion innerhalb eines Jahres um 20%. Präsident Harding weigerte sich jedoch zu intervenieren. Er ließ Unternehmen und Banken zu Konkurs gehen und die Preise fallen. Nach ihrem Ende hörte man nichts mehr von dieser Depression, und zwar deshalb nicht, weil ihr Verlauf der herrschenden Meinung der Politiker und Ökonomen entgegensteht. Sie war nämlich rasch vorbei, schon nach einem Jahr. Und sie war deshalb so rasch vorbei, weil Politik und Zentralbank keine Rettungsmaßnahmen ergriffen haben, sondern den Marktkräften ihren Lauf ließen. Doch danach wurde das Fed wieder aktiv und löste die wilden 20er Jahre, Roaring Twenties, aus, indem sie die Geldmenge innerhalb weniger Jahre um 55% ausdehnte. Wirtschaft und Aktienmarkt boomten. Als das Fed die Zügel der überhitzten Wirtschaft wieder anzog, folgte der Crash von 1929 und folgenden Jahren. Anders als sein Vorgänger Harding legte Präsident Herbert Hoover in den 1930er Jahren einen wilden Aktionismus an den Tag. Er erhöhte die Steuern, verordnete öffentliche Arbeitsprogramme, sorgte für Notkredite an konkursgefährdete Unternehmen und vergab große Darlehen an die Einzelstaaten als Hilfsprogramme. Präsidentschaftsanwärter Franklin D. Roosevelt kritisierte zwar den amtierenden Präsidenten als den größten Ausgabenverwalter in Friedenszeiten in der Geschichte, ordnete jedoch kaum frisch im Amt noch viel größere und schädlichere Interventionen an. Er ließ Getreideernten zerstören und Massenschlachtungen bei Schweinen durchführen, die Produktion vieler Unternehmen drosseln und Preise fixieren. Sein New Deal, genanntes Maßnahmenbündel, steht für ein Feuerwerk an staatlichen Ausgabenprogrammen. Roosevelt erlag dem heute wieder allgemein verbreiteten Fehler, sinkende Preise für die Krisenursache zu halten. Diese sind jedoch Folge der Krise, nicht deren Ursache. Die Marktkräfte wollen die vorangegangenen Übertreibungen und strukturellen Verwerfungen korrigieren und drängen die Preise dahin zurück, wohin sie in einem freien Markt gehören. Die politischen und zentralbanklichen Rettungsmaßnahmen haben erst dazu geführt, dass die 1929 beginnende Rezession zur großen Depression der 30er Jahre wurde und sich zur Weltwirtschaftskrise ausweitete. Diese endete erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass der Zweite Weltkrieg selber die Depression beendet habe, ist eine Mär, die sich hartnäckig hält und die noch heute von fast allen Ökonomen verteidigt wird. So schreibt zum Beispiel Starökonom Paul Krugman, was den New Deal und die Wirtschaft damals gerettet hätte, sei das enorme Projekt an öffentlicher Arbeit gewesen, das man den Zweiten Weltkrieg nennt. Thomas Woods hält dem zu Recht entgegen. Das ist ein verdummendes und bizarres Missverständnis dessen, was wirklich geschehen ist. Natürlich, so Woods, sinke die Arbeitslosigkeit, wenn fast 30% der Arbeitskräfte zur Armee eingezogen werden. Und das, was man als Wirtschaftswachstum der Kriegsjahre bezeichnet, war nichts anderes als Kapitalzerstörung, weil ein Großteil der Produktion unmittelbar der Vernichtung im Krieg zugeführt wurde. Erst im Jahr 1946 war der Spuk vorüber, und obwohl die Ökonomen aufgrund der nach dem Krieg um 2/3 sinkenden Staatsausgaben eine gewaltige Nachkriegsdepression vorhergesagt hatten, wurde 1946 zum größten Boomjahr der amerikanischen Geschichte. Warum wohl? Weil die amerikanische Wirtschaft nun nicht mehr das produzieren musste, was die Politiker wollten, sondern das, was die Bevölkerung wollte, nämlich Autos, Fernseher und Eigenheime. Vor diesem historischen Hintergrund und der nach wie vor die Mainstream-Ökonomie beherrschenden Fehlinterpretationen der Großen Depression schreibt Thomas E. Woods zur aktuellen ab 2007-2008 einsetzenden Krise: Das Fed war der größte Verursacher der Krise, die sich vor uns ausbreitet. Zwischen 2000 und 2007 sind mehr Dollars erzeugt worden als in der gesamten übrigen Zeit der amerikanischen Geschichte. Nach dem 11. September 2001, Angriffe auf die Twin Towers, hielt das Fed die Zinssätze extrem niedrig, in einem Jahr sogar bei nur 1%. Das Geld flutete die Häuser- und Aktienmärkte. Als man die Zügel 2008 wieder etwas anziehen musste, platzte die Blase. Und jetzt, so Woods, wird die Geldmenge wiederum ausgedehnt, um uns vor einer Krise zu retten, die von der vorangegangenen Geldmengenexpansion erst verursacht worden ist. Und er fragt, sollte man diese Kreatur von Jekyll Island nicht endlich wegen all ihrer vielfältigen Verbrechen und Sünden gegen die Republik ausmerzen? Die US-Notenbank kann jederzeit jede beliebige Menge Geld schaffen. 1 Million Dollar genauso schnell wie 1 Milliarde oder 1000 Milliarden. Wenn das Fed zum Beispiel Schuldverschreibungen des US-Schatzamtes für 1 Milliarde neu gedruckter oder neu gebuchter Dollar kauft, dann hat sich die Geldmenge um 1 Milliarde vergrößert, die Gütermenge jedoch um keinen einzigen Dollar. Nun jagt die höhere Geldmenge die unveränderte Gütermenge. Das heißt, die Preise steigen, womit einige Leute reicher werden, die Masse der Menschen aber ärmer, denn das zehrt die Kaufkraft ihrer Einkommen und Ersparnisse auf. Noch schlimmer, das neu geschaffene Geld verfälscht auch die Zinssätze, was wiederum zu Boom- und Crash-Zyklen führt oder diese zumindest verstärkt. Siehe auch Kapitel 5. Kein Ökonom der herrschenden Lehren, die österreichische Schule also ausgenommen, stellt das Fiat-Money-System in Frage und somit auch nicht das Zentralbankwesen. Nicht nur die Keynesianer, sondern auch die Monetaristen sind der Ansicht, dass sich die Geldmenge von einer unabhängigen und verantwortlich agierenden Zentralbank steuern lässt. Das heißt insbesondere, dass sich die Geldmenge in etwa korrespondierend zum Wachstum der Realwirtschaft vermehren lässt, sodass es von der Geldseite her nicht zu Störungen und Verzerrungen der realwirtschaftlichen Gegebenheiten und Abläufe in der Volkswirtschaft kommt. Es mag sein, dass die Notenbank das theoretisch und näherungsweise tun könnte, aber es ist völlig illusorisch zu glauben, dass sie das auch dauerhaft tun wird. Man kann auch den Hund zum Hüter des Wurstpakets machen, früher oder später wird er die Wurst eben doch fressen. Die Zahl und das Ausmaß der Begehrlichkeiten, denen sich ein politisch gestaltbares Geldangebot ausgesetzt sieht, sind zu groß, als dass jemand, auch kein noch so heldenhafter und widerspenstiger Notenbanker, in der Lage wäre, diesem Sturm dauerhaft zu widerstehen. Und wenn doch, würde er alsbald seinen Job verlieren. Die Komplizenschaft zwischen Staat und Zentralbank ist immer gegeben, auch bei sogenannten unabhängigen Notenbanken. Gleichwohl ist das Vertrauen der Bürger in das Fiat Money fast unerschütterlich und das bedingt ein ebenso blindes Vertrauen in den Oberaufseher des Systems, die Zentralbank. Dasselbe gilt für die Problemlösungs- und Steuerungskompetenz der Regierung und ihrer Fiskalpolitik. Und auch das bedingt einen fiskalpolitischen Partner namens Zentralbank. Der Staat ist ein unersättliches Geldfressmonster und die Zentralbanken sind seine unermüdlichen Inflationsmaschinen. Gemeinsam sind sie Kumpane der Verelendung der Völker und ein ideales Paar für den toten Tanz der Zivilisation. Schon deshalb sollte das Zentralbankwesen endlich abgeschafft werden. Der genialische deutsche Ökonom L. Albert Hahn, 1889 bis 1968, hatte schon Mitte der 1950er Jahre in seinem Werk Wirtschaftswissenschaft des gesunden Menschenverstandes von den Zentralbanken als den großen Todesfallen für die Entwicklung der Kaufkraft der Währungen geschrieben.